Raskolnikow saß, blickte reglos hinüber, ohne sich losreißen zu können. Sein Denken verwandelte sich in Träumerei, in Schauen. Er dachte an nichts, aber irgendeine Schwermut lag auf ihm und quälte ihn. Plötzlich befand sich Sonja neben ihm. Sie war unhörbar herangekommen und setzte sich zu ihm. Es war noch sehr früh, die leichte Morgenkälte war noch nicht vergangen. Sie trug ihren alten, ärmlichen Mantel und das grüne Tuch. Ihr Gesicht zeigte noch die Spuren der Krankheit, war magerer, blasser und schmaler geworden. Sie lächelte ihm freundlich und froh zu, aber wie gewöhnlich reichte sie ihm nur schüchtern die Hand. Sie streckte ihm die Hand immer so schüchtern entgegen, weil sie fürchtete, dass er sie zurückstoßen könnte. Er nahm auch stets wie mit Widerwillen ihre Hand. Manchmal schwieg er während der ganzen Zeit ihres Besuches hartnäckig. Es kam vor, dass sie zitternd und in tiefem Kummer fortging. Jetzt aber lösten sich ihre Hände nicht. Er blickte sie schnell und flüchtig an, sagte nichts und senkte den Blick zu Boden. Sie waren allein. Niemand sah sie. Der Wachposten hatte gerade kehrt gemacht. Er wusste selbst nicht, wie es geschah, aber plötzlich war es ihm, als werde er von etwas erfasst und zu ihren Füßen hingeworfen. Er weinte und umfasste ihre Knie. Im ersten Augenblick erschrak sie heftig und ihr Gesicht wurde totenblass. Sie sprang auf und sah ihn zitternd an. Aber dann begriff sie alles blitzschnell. In ihren Augen leuchtete ein grenzenloses Glück auf. Sie hatte verstanden, und es gab für sie keinen Zweifel mehr, dass er sie liebte, unermesslich liebte, und dass dieser Augenblick endlich doch gekommen war. Sie wollten einander wohl etwas sagen, aber sie konnten es beide nicht. Tränen standen in ihren Augen. Beide waren sie bleich und abgemagert, aber in diesen kranken und bleichen Gesichtern leuchtete schon die Morgenröte einer neuen Zukunft, der völligen Auferstehung zu einem neuen Leben. Die Liebe hatte sie erweckt. Das Herz des einen enthielt unerschöpfliche Lebensquellen für das Herz des anderen. Sie beschlossen zu warten und auszuhalten. 7 Jahre hatten sie noch zu warten. Bis dahin aber gab es noch so viel unerträgliche Qual und so viel unermessliches Glück. Aber er war auferstanden und er wusste das. Fühlte es ganz und gar mit seinem neuen Wesen. Sie aber, sie lebte ja nur in ihm.